Abschnitt 26 aus Auf Schneeschuhen durch Grönland, Band 1. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Auf Schneeschuhen durch Grönland, Band 1 von Fridtjof Nansen, übersetzt von Mathilde Mann. Kapitel 11. Nordwärts an der Ostküste entlang, Zusammentreffen mit Eskimos, Teil 2. Hier wurden meine Tagebuchaufzeichnungen über diese seltsame Begegnung unterbrochen. Die Erinnerung daran steht indessen so lebendig vor meiner Seele, als habe es sich gestern zugetragen, und infolgedessen ist es nicht schwer, die Lücke auszufüllen. Der andere Grönländer trug zu unserer Verwunderung teilweise Kleider europäischen Ursprungs, indem der Oberkörper mit einem Anorak, einem jackenähnlichen Kleidungsstück aus blauem Baumwollzeug mit weißen Tupfen bedeckt war. An den Beinen hatte auch er Beinkleider aus Seehundsfell und Kamiken. So wird die eigentümliche Fußbekleidung der Grönländer genannt. In der Mitte des Leibes war ein gutes Stück völlig nackend, wie bei seinem Kameraden. Auf dem Kopfe hatte er eine sonderbare, breite, flache Mütze mit einem Schirm, der aus einem mit blauem Baumwollstoff überspannten Tonnenreifen gebildet war. Über die ganze obere Fläche der Mütze erstreckte sich ein rotes und weißes Kreuz. Diese Art Mützen in verschiedenen starken Farben, in der Regel mit einem Kreuz verziert, sind sehr allgemein unter den Eskimos der Ostküste. Sie benutzen sie auf ihren Fahrten in den Kajaks, teils weil sie nützlich sind, indem der Schirm sie gegen die Sonne schützt, teils weil sie dieselben für eine Zierde halten. Ich sah sie später voller Stolz ihre Mützen vorzeigen. Diese beiden waren kleine Menschen, scheinbar noch ganz jung. Und der eine, der nur ein Perlenband im Haar trug, war geradezu hübsch. Er hatte eine dunkle, fast kastanienbraune Hautfarbe und langes, rabenschwarzes Haar, das mit der Perlenschnur aus dem Gesicht gehalten wurde und tief über Nacken und Schulter herabfiel. Dazu ein breites, rundes Gesicht mit beinahe regelmäßigen, weichen Zügen, die eine beinahe weibliche Schönheit hatten, so ausgeprägt weiblich, dass wir lange in Zweifel waren, ob wir wirklich einen Mann vor uns hätten. Sie waren von leichtem, geschmeidigem Bau und graziösen Bewegungen. Bei uns angekommen, begannen sie zu lächeln, zu gestikulieren und durcheinander zu sprechen, in einer Sprache, von der wir natürlich kein Wort verstanden. Sie zeigten gen Süden und zeigten gen Norden über das Eis hinüber und über das Land hinweg. Dann zeigten sie auf uns, auf die Böte und auf sich selbst, und während der ganzen Zeit stand ihnen der Mund nicht still. Sie waren ganz ungewöhnlich beredt, aber nichtsdestoweniger verstanden wir kein Wort. Wir lächelten ihnen wieder zu und starrten sie mit einem dummen Gesicht an, während die Lappen sich nicht recht wohl dabei zu befinden schienen. Sie fürchteten sich ein wenig vor diesen wilden Menschen und hielten sich in der Entfernung. Dann suchte ich einige Papiere heraus, auf die ein Bekannter auf Grönländisch eine Reihe von Fragen geschrieben hatte, deren Beantwortung für mich von Interesse sein konnte. Ich versuchte nun hiernach, einige Fragen an sie zu richten, wie ich meinte, auf gut Grönländisch. Nun aber kam die Reihe, dumm auszusehen, an sie. Ich versuchte es nochmals, aber mit demselben Resultat. Sie verstanden kein Wort. Nach noch einigen Versuchen warf ich verzweifelt die Papiere fort und nahm meine Zuflucht zu Zeichen. Das ging besser. Und nun bekam ich heraus, dass sie ihrer mehrere waren und dass sie auf der Nordseite von Puisortok wohnten oder sich dort in einem Lager befanden, dass man sich hart an den Gletscher halten müsse, um nordwärts zu gelangen. Dann zeigten sie auf Puisortok und machten eine Menge sonderbarer Gebärden, wobei sie eine ernste, bedenkliche Miene aufsetzten und eine Unmenge redeten, was wahrscheinlich bedeuten sollte, dass dieser Gletscher sehr gefährlich sei, dass man sich deswegen in Acht nehmen müsse. Die Ostgrönländer haben nämlich eine Menge abergläubischer Begriffe von diesem Gletscher. Da versuchten wir ihnen denn begreiflich zu machen, dass wir nicht von Süden her am Land entlang gekommen seien, sondern über das Meer, was nur einen langen, brummenden Laut zur Folge hatte, fast wie das Brüllen einer Kuh, und der wohl den höchsten Grad von Verwunderung bedeuten sollte. Sie betrachteten gleichzeitig uns und einander mit einer zweifelhaften Miene. Sie glaubten natürlich kein Wort oder richtiger kein Zeichen davon. Oder auch, wir mussten übernatürliche Wesen sein, und das Letztere war ihnen wohl im Grunde nicht unwahrscheinlich. Dann begannen sie, unsere Ausrüstung zu bewundern. Die Böte zogen vor allem ihre Aufmerksamkeit auf sich, besonders erregte der Eisenbeschlag ihre höchste Bewunderung. Wir gaben jedem ein Stück Fleischbiskuit, worüber sie sehr erfreut waren. Sie aßen ein kleines Stück davon und hoben das übrige auf. Das wollten sie augenscheinlich mit in das Lager nehmen. Die ganze Zeit hindurch standen sie da und zitterten und froren, was schließlich nicht so merkwürdig war, denn sie hatten nur wenig Zeug an und waren, wie gesagt, in der Mitte des Leibes nackend. Auch war die Witterung nicht gerade mild. Sie machten einige bezeichnende Gebärden, dass sie hier auf der Klippe frören und wieder in ihre Kajaks zurückkehren wollten. Durch Zeichen befragten sie uns, ob wir nach Norden hinkämen, worauf wir eine bejahende Antwort gaben. Dann zeigten sie noch einmal warnend auf den Puisotok und gingen an den Strand hinab. Hier zogen sie ihre Halbpelze an, legten die Kajaks zurecht und krochen dann behende und leicht wie Katzen hinein. Mit wenigen Ruderschlägen flogen sie leicht und lautlos über den Meeresspiegel dahin. Bald gingen die Ruder wie Mühlenflügel, während sie zwischen den Eisschollen dahinschossen. Bald hielten sie an, um sich einen Weg zu bahnen und das Eis zur Seite zu schieben oder um eine Durchfahrt zu erspähen. Bald erhob sich der Arm zum Wurf. Er wurde gesenkt, hielt einen Moment still, während der Pfeil eingestellt wurde, und dann schnellte er vorwärts gleich einer Stahlfeder, indem der Pfeil vom Wurfgeschoss sauste. Und während alledem entfernten sie sich mehr und mehr. Bald sahen wir sie nur noch als zwei schwarze Punkte zwischen dem Eise dort oben in der Nähe des Gletschers. Dann bogen sie um einen Eisberg und verschwanden aus unserem Gesichtskreis. Und wir blieben zurück, über diese erste Begegnung mit dem Eskimos der Ostküste grübelnd. Es war so sonderbar und so unerwartet, hier Menschen zu treffen, wo ja nach Holms und Gades Erfahrung keine wohnen sollten. Daher schlossen wir, dass unsere neuen Bekannten sich auf der Reise befunden hatten. Und nachdem wir zu diesem Resultat gekommen waren, begaben wir uns in unser Zelt und krochen in unsere Schlafsäcke. Es währte auch nicht lange, bis wir alle in einen tiefen Schlaf gefallen waren. Diese eben erzählte Begebenheit schildert Balto ein ganzes Jahr später und obwohl er niemals mein Tagebuch gelesen hatte, fast gleichlautend mit meinen Aufzeichnungen. Ich kann mir das Vergnügen nicht versagen, die betreffende Stelle hier wiederzugeben. Zitat: Während wir aßen, hörten wir Laute, die wie Menschenstimmen klangen. Wir glaubten aber, dass es ein Rabe sei, welcher krächzte. Nach einer kleinen Weile hörten wir dieselben Laute wieder. Einige von uns glaubten, dass es Wasservögel seien, welche schrien. Ich nahm das Fernrohr und lief auf einen Felsblock hinauf und spähte um mich. Da sah ich etwas Schwarzes, das sich auf eine Eisscholle zubewegte. Ich rief: »Dort hinten kann man zwei Männer auf dem Eise sehen.« Nansen kam sofort herbeigelaufen und sah durch das Fernrohr. Wir hörten sie nun ihre heidnischen Gesänge singen. In Klammern, Fragezeichen? Und wir riefen sie an. Sie hörten uns gleich und ruderten auf uns zu, und es währte nicht lange, bis sie bei uns waren. Als sie sich uns näherten, verbeugte sich der eine tief mit dem ganzen Körper, und als sie an den Strand kamen, nahm jeder seinen Kajak in die Hand und ging auf das Land hinauf. Als sie an uns herankamen, riefen sie beide im Chor: »Iö, iö«, was so viel heißen sollte, als dass sie sich wunderten, was für eine Art von Leuten wir wohl seien. Wir versuchten nun, mit ihnen zu reden, aber wir verstanden kein Wort von ihrer Sprache. Zitat Ende. Am Nachmittag, ungefähr um 6 Uhr, erwachte ich und sprang aus dem Zelt, um nach dem Eise zu sehen. Es wehte ein frischer Wind vom Lande her, und das Eis hatte sich noch mehr zerteilt als vorhin. Es schien nach Norden zu gutes Fahrwasser zu sein. Da weckte ich denn die Gefährten. Bald waren wir in den Böten und richteten unseren Kurs auf den viel gefürchteten Puisotok. Wir hatten das herrlichste Fahrwasser von der Welt. Ich fürchtete indessen, dass es schlimmer werden würde, wenn wir weiter vorwärts gelangten, aber dies war keineswegs der Fall. Das Eis, das dort lag, bestand im Wesentlichen nur aus größeren oder kleineren Stücken Gletschereises, und das ist in der Regel weit leichter als das Treibeis mit Holzböten zu passieren, die nicht wie Fellböte von dem Eis zerschnitten werden können. Am hinderlichsten war uns der Umstand, dass das Wasser an einzelnen Stellen zwischen den Eisschollen mit einer Unmenge von ganz kleinen Stücken Gletschereises angefüllt war. Ohne weitere Störungen kamen wir an dem Gletscher vorüber, mehrmals ganz dicht an seine lotrechte Eiswand hinanrudernd, die in allen blauen Gletscherfarben spielt, von dem tiefsten Blau drinnen in den Spalten und Schluchten bis zu dem hellsten Milchblau an den geraden Eiswänden und höher gelegenen Stellen, die noch zum Teil mit Schnee bedeckt sind. Was diesen Gletscher eigentlich so gefürchtet gemacht hat, verstehe ich nicht, denn er hat nur eine ganz unbedeutende Bewegung, wirft infolgedessen nur wenig Eis ab. Und wenn dies der Fall ist, sind es doch nur stets nur kleinere Stücke, die herunterfallen, denn es liegt nicht viel Eis in der Nähe. Bereits Grah und sogar mehrere Schriftsteller vor ihm berichten indessen von der übertriebenen Furcht der Eskimos vor diesem gefährlichen Gletscher, der stets bereit ist, herabzustürzen und die Vorüberfahrenden zu zerschmettern und der selbst weit draußen im Meer plötzlich große Eismassen aus der Tiefe emporschleudere und Böte und Mannschaft vernichten kann. Der Name Puisortok deutet auch auf diese Annahme hin. Er bedeutet nämlich der Ort, an dem etwas emporgeschnellt wird, und ist nicht ganz allein dastehend an der Ostküste. An mehreren Stellen trifft man denselben Namen in Verbindung mit dem Gletscher. Was dies eigentlich bedeuten soll, ist mir nicht ganz klar. Dass Holms und Gades grönländische Mannschaft ebenfalls eine abergläubische Furcht vor diesem Gletscher hegte, davon erhält man einen deutlichen Eindruck, wenn man ihren interessanten Bericht liest. Gade erzählt, dass die Bewohner der südlichen Westküste die Auffassung haben, dass man, indem man den Puisortok passierte, unter einer überhängenden Eiswand hinwegruderte, die jeden Augenblick herabstürzen könne, sowie über Eismassen, die unter dem Wasser verborgen lägen und nur auf eine günstige Gelegenheit warteten, um emporzuschnellen und die vorüberziehenden Böte zu zertrümmern. Diese abergläubischen Vorstellungen haben die Bewohner der Westküste natürlich von den an der Ostküste ansässigen Heiden erhalten, mit denen sie zusammengetroffen sind. Diese besitzen sogar eine ganze Reihe von Vorschriften darüber, wie man sich bei dem Passieren des Puisortok zu verhalten hat, um mit heiler Haut davonzukommen. Man darf nicht sprechen, nicht lachen, nicht essen, nicht rauchen, während man vorüberfährt, auch darf man den Gletscher nicht ansehen und vor allem das Wort Puisortok nicht aussprechen. Wenn man es tut, so stört man den Gletscher und das bedeutet einen gewissen Untergang. Sei dem wie ihm wolle. Eins steht fest, der Puisortok verdient seinen üblen Ruf nicht. Wie ich später entdeckte, ist er wahrscheinlich ein verhältnismäßig kleiner lokaler Gletscher, der auf einem Gebirgsrücken liegt, welcher auf der Innenseite durch ein Tal von dem eigentlichen Inlandseise getrennt wird. Dies ist auch der Grund für die äußerst geringe Bewegung, die Gade nachgewiesen hat. Fußnote: Leutnant Gade berechnete eine Bewegung von 2 Fuß in 24 Stunden. Schon die Form des Eisgletschers wie seine Haltung beweisen, dass er völlig lokal ist. Ende der Fußnote. Das einzig Merkwürdige an diesem Gletscher ist, dass er mit einer so großen Fläche an die See stößt. Gade gibt seine Breite auf 3/4 Meilen an und das scheint mir durchaus zutreffend zu sein. Hierin muss, wie auch Gade annimmt, der Grund für die Furcht der Eskimos vor diesem Gletscher liegen. Wenn sie an der Küste entlangfahren wollen, müssen sie hart an ihm vorüberrudern, da er direkt am Meer liegt, ohne jegliche Scherenbildung. Die Eskimos fahren überhaupt nur ungern an Gletschern vorüber, was auch nicht so merkwürdig ist, da diese Gletscher oft Eis ins Wasser abschieben oder auch kleinere Stücke von ihnen herabfallen, was leicht ein Unglück anrichten kann. Wenn sich ein Boot in einem solchen Augenblick vor einem Gletscher befindet, so ist es gewiss in den meisten Fällen rettungslos verloren, denn selbst wenn es nicht direkt von den herabstürzenden Eismassen getroffen wird, so gerät das Wasser doch in eine so heftige Bewegung und die treibenden Eisstücke und Eisschollen werden so heftig gegeneinander geschleudert, dass ein Boot wohl nur schwer dem Untergang entrinnen würde. Die meisten größeren Eisgletscher liegen unmittelbar an dem Ende enger Fjorde, die sie selber im Laufe der Zeiten vermittelst ihrer starken, hinausschiebenden Bewegung, unter welcher sie Massen von Kies und Steinen mit sich ins Meer hinausführen, gebildet und ausgegraben haben. Bis an das Ende dieser Fjorde kommen die Eskimos selten. Deshalb ist es nicht notwendig für sie, sich in der Nähe der gewaltigen Endwände dieser Gletscher zu bewegen, deren launenhafte Gefährlichkeit sie nur zu gut kennen. Es ist daher kein Wunder, dass sie, wenn sie an einen so breiten Eisgletscher wie den Puisortok kommen, an dem sie notgedrungen vorüber müssen, ängstlich sind, obwohl der Gletscher nur eine geringe Bewegung hat. Wie bereits gesagt, kamen wir sicher und gut an dem Gletscher vorüber. Und keine abergläubische Furcht hinderte uns, in vollen Zügen die gewaltige Schönheit dieser zerklüfteten Eismassen zu genießen. Das Fahrwasser war auch fernerhin verhältnismäßig gut und wir kamen schnell vorwärts. Unser Mut war im Wachsen begriffen und wir gewannen mehr und mehr die unerschütterliche Überzeugung, dass uns jetzt nichts mehr hindern könne und solle, unser Ziel glücklich zu erreichen. Ende von Abschnitt 26, gelesen von Jessi Dessorosler im Oktober 2024.